Deutschlandfunk. Musikszene. Ja, das ist unsere Digitaldruckmaschine. Hier kommt also gerade die Ausgabe Mein erster Bach aus dem Druckwerk. Es riecht nach Farbe und heißem Papier. Eine riesige Maschine windet sich wie eine Schlange durch den Raum. Auf einem Fließband flitzen frisch bedruckte Notenblätter vorbei. Und wir sehen den gesamten Prozess des Notendrucks. Und am Anfang dieses langen Prozesses, dieser großen Maschine, die Sie hier sehen, steht der Computer, in den die Datei eingespeist wird. Und hier am Ende kommt die fertig konfektionierte, bunte, schöne Ausgabe mit ihren verschiedenen Bestandteilen heraus. Christiane Albiez ist Unternehmenssprecherin bei Schott Music, ein Notenverlag mit Tradition. Seit fast 250 Jahren werden im Hause Schott nun schon Noten produziert, gedruckt und verlegt. Firmensitz ist seit jeher die Weihergasse 5, ein herrschaftlicher Altbau in der Mainzer Innenstadt. Auf dem Hochglanzcover des Übungshefts Mein erster Bach, das da aus dem Druckwerk geschossen kommt, sieht man den alten Johann Sebastian am Tisch sitzen. In der Hand hält er einen Tuschekiel. Er komponiert. Die Welt ist seit Bachs Zeiten schneller geworden. Bei Bedarf könnte die Druckmaschine in 24 Stunden rund 12.000 Hefte drucken. Eine so große Nachfrage auf Kundenseite ist jedoch unwahrscheinlich. Überhaupt wird in letzter Zeit eher weniger gedruckt als mehr. Christiane Albiez. Seit einigen Jahren sind die Erträge, die wir im Papiergeschäft, im sogenannten Papiergeschäft, also gedruckte Noten erwirtschaften, stabil, nicht steigend, da aber alle Kosten drumherum natürlich ständig steigen, ob das Wasser, Strom, Personal, alles ist, was man, Papierpreise, alles, was man sich so vorstellen kann, steigt. Und dazu müssen natürlich eigentlich auch die Umsätze steigen, das tun sie im Papiergeschäft nicht, sodass wir hier sicherlich nicht unsere Zukunft sehen. Eigene Druckereien leisten sich die Notenverlage heute kaum noch. Auch die Druckmaschine im Mainzer Verlagsgebäude gehört nicht zu Schott Music, sondern wird von der britischen Firma Holsten betrieben. Und so rauschen auch die Noten der Konkurrenz durch die Maschine, etwa von Edition Peters oder Boosey & Hawkes. Die Notenbranche befindet sich im Umbruch. Die oft jahrhundertealten Unternehmen werden von der Digitalisierung vor immense Herausforderungen gestellt. Die Einbrüche im Papiergeschäft sind da nur ein Beispiel von vielen. Gleichzeitig eröffnen die neuen Medien aber auch neue Perspektiven. Digitale Noten sind im Trend. Mehrere Apps für private Nutzer sind bereits auf dem Markt. Bis erste Orchester vom Tablet spielen, scheint ebenfalls nur eine Frage der Zeit zu sein. Christiane Albiez vom Schott Verlag denkt sogar noch einen Schritt weiter. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man diese Phase überspringt und direkt sowas hat wie eine digitale Brille, die die Noten vor das Auge der Musiker projiziert und per Strich durch die Luft kann der Dirigent Angaben machen, welche Einzeichnungen, sprich Aufstrich, Abstrich bei den Streichern, lauter, leiser, schneller, langsamer, automatisch in die Noten kommen oder es funktioniert mit einem Chip, der einem unter die Haut gepflanzt wird. Da ist alles denkbar. Ich bin sicher, es wird ein Weg gefunden werden, den wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ich glaube aber, dass es schneller kommen wird, als wir jetzt denken. Tablet oder Taschenpartitur? Noten im 21. Jahrhundert. Eine Sendung von Thilo Braun. Also das Parkett, auf dem wir hier stehen, über das ist hundertprozentig auch Richard Wagner gelaufen. Und das Knarren, das wir jetzt hören, das so besonders ist, das hat auch Richard Wagner gehört. Der Raum erinnert an ein Wohnzimmer des romantischen Bildungsbürgertums. Zu linken ein Flügel, unter dem schweren Kronleuchter ein Tisch mit geschwungenen Beinen, allerlei Gemälde an den Wänden. Unter anderem ein in Gold gerahmtes Porträt von Richard Wagner. Christiane Albies gibt eine Hausführung durch den Schott Verlag. Ja, das ist diesen Raum, nennen wir etwas übertrieben Wagner-Saal. Eigentlich ist es ja nur ein Wagner-Sälchen. Aber dieser Raum heißt so, weil hier Wagner seinerzeit den Lektoren des Hauses Schott aus dem Textbuch zu den Meistersingern vorgelesen hat. Und eigentlich werden hier bis heute auf diesem Ensemble, auf dem alten Sofa und dem Tisch, immer noch die Verlagsverträge unterschrieben. Also wenn neue Komponisten ins Haus kommen, dann wird immer noch hier so eine kleine feierliche Zeremonie gemacht und die Komponisten werden sozusagen offiziell in die Schott-Familie aufgenommen. Man sieht Christiane Albies, der quirligen Unternehmenssprecherin von Schott Music, ihre Begeisterung an. Sie erzählt mit strahlenden Augen von der ruhmreichen Vergangenheit des Verlags, ist kaum zu bremsen. Noch heute, gibt sie zu, bekomme sie manchmal eine Gänsehaut, wenn sie an die Geschichte denkt, die mit ihrem Arbeitsplatz verbunden ist. Richard Wagner ist sowas wie ein Hausheiliger im Schott Verlag. 1859 einigen sich Franz Schott, der Enkel des Verlagsgründers Bernhard Schott, und Wagner auf eine Zusammenarbeit. In den folgenden Jahren verlegt der Schott Verlag Wagners Meistersinger, den Ring und Parsival. Darauf ist man bei Schott heute zu Recht stolz. Die Zusammenarbeit mit Wagner hätte den Verlag jedoch fast in den Ruin getrieben. Neben den enormen Investitionssummen, die damals wie heute zur Herstellung eines Bühnenwerks benötigt wurden, forderte Wagner zusätzliche Vorzahlungen, umgerechnet etwa eine 500.000 Euro. In einem Brief vom 21. Oktober 1862 wehrt sich Franz Schott gegen diese Forderungen und schreibt an Richard Wagner: Überhaupt kann ein Musikverleger ihre Bedürfnisse nicht bestreiten. Dies kann nur ein enorm reicher Bankier oder Fürst, der über Millionen zu verfügen hat. Zum Glück findet Wagner schon kurz darauf König Ludwig II. Als fürstlichen Geldgeber. Denn allein die Herstellung des Notensatzes von Wagners Ring muss den Verleger Schott ein Vermögen gekostet haben. Die Zusammenarbeit mit Richard Wagner war aus unternehmerischer Sicht riskant. Trotzdem glaubt Christiane Albies, dass Franz Schott damals richtig gehandelt hat. Aber er hatte das, was man heute auch noch braucht, wenn man verlegerisch aktiv sein will, nämlich ein Gespür dafür, was kann denn erfolgreich sein, was ist so gut, dass es sich durchsetzen wird, was ist so gut, dass man dafür auch enorme Investitionen bereit ist auszugeben. Mut zum Risiko und künstlerischen Weitblick. Solche Eigenschaften braucht ein Verleger auch heute. Besonders dann, wenn es um die Förderung zeitgenössischer Komponisten geht. Denn ob sich eine Investition gelohnt hat, das erlebt oft erst die nachfolgende Generation. Es gehört also immer eine kräftige Prise Idealismus dazu. Die Förderung der Musik von morgen ist für viele Verleger aber auch Stolz und Antriebsmotor ihrer Arbeit. Sie gefallen sich in der Rolle als Mäzene. Auch beim Bärenreiter Verlag in Kassel, eher bekannt für seine kritischen Urtextausgaben historischer Werke, gehört die Förderung zeitgenössischer Musik dazu. Seit 2011 ist Clemens Scheuch, Enkel des Verlagsgründers Karl Vötterle, Teil der Geschäftsleitung. Auch er will weiter in zeitgenössische Musik investieren, selbst wenn er dieses Geld womöglich nie wieder sieht. Den Bereich der zeitgenössischen Musik oder generell das Engagement im Bereich der zeitgenössischen Musik kann und darf man nicht rein wirtschaftlich betrachten. Wenn man es nur wirtschaftlich betrachten würde, wäre die Antwort relativ schnell klar. Davon müsste man sich trennen. Ich glaube, jeder Unternehmensberater, dem man dort die Zahlen vorlegen würde, der würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, streicht das sofort und wisst ihr, was ihr damit alles machen könnt? Es blitzt schelmische Leidenschaft aus den Augen von Clemens Scheuch. Obwohl er die Lage seiner Branche sachlich analysiert, hat man das Gefühl, dass der Musikverleger auch emotional mit seiner Arbeit verbunden ist. Im Haus seiner Eltern, Barbara Scheuch-Vötterle und Leonhard Scheuch, ist der rege Austausch mit der Szene bis heute Alltag. Komponisten und Musiker kommen und gehen, einen klassischen Feierabend gibt es nicht. Familie Scheuch sieht sich mehr als Partner der Kulturschaffenden, denn als ihr Dienstleister. Ich glaube, wenn man jetzt alles mit reinrechnen würde, nicht nur die Kosten durch den Notensatz, durch die Herstellung, sondern auch die Zeit, die hier in den verschiedenen Abteilungen, Fachabteilungen und auch in Form der Verleger aufgebracht worden ist, das kann sich niemals rechnen. Aber es muss sich auch niemals rechnen, weil es auf der anderen Seite auch dem Verlag viel bringt. Ich glaube, gerade für meinen Vater, dem die zeitgenössische Musik von Anfang an sehr am Herzen lag und auch bis heute sehr am Herzen liegt, wäre die Arbeit in einem Musikverlag ohne ein ernsthaftes Engagement für zeitgenössische Komponisten undenkbar gewesen. Und dennoch, das Geld muss irgendwo herkommen. Die Kunst einer guten Verlagsarbeit hat immer mit Mischkalkulation zu tun. Erfolgreiche Werke aus der Vergangenheit finanzieren die Investitionen der Gegenwart mit. Gleichzeitig können sich Projekte gut und gerne über Jahrzehnte strecken, denn die Herstellung von Noten ist zeitaufwendig. Das merke ich auch immer im Austausch mit anderen Unternehmern, wenn die mitbekommen oder wenn man einfach darüber redet, in welchen Zeitraum wir planen, schütteln die nur den Kopf und fragen, wie könnt ihr das eigentlich abbilden, wie könnt ihr das auch finanzieren. Wir können das aufgrund der großen Backlist, die der Verlag seit seiner Gründung aufgebaut hat. Dadurch, man muss dazu sagen, wir haben teilweise unter unseren Topsellern Titel, die noch aus den 50er, 60er Jahren stammen. Und das ist natürlich eine sehr angenehme, sehr luxuriöse Situation. Noten sind beständiger als andere Produkte. Das gibt den Verlagen eine gewisse Planungssicherheit. Die Herstellung eines Notensatzes ist allerdings auch deutlich komplexer als etwa gedrucktes Wort. Eine Vielzahl von Zeichen muss übersichtlich und korrekt aufs Papier gebracht werden. Legatobögen, Notenhälse, Vorzeichen, Akzente. Und das in einer Weise, die für Musiker direkt verständlich ist. Das erfordert musikalisches Fachwissen, aber auch handwerkliches Geschick. Noch bis zu Beginn der 2000er Jahre gab es in Notenverlagen gelernte Notenstecher, die Partiturseiten im aufwendigen Stichverfahren herstellten. Im Mainzer Verlagsgebäude von Schott Music erinnert eine Vitrine an die alte Zunft. Allerlei Werkzeuge liegen darin: Hämmerchen, Meißel, Notenstempel. Wie man sich den Prozess des Notenstichs vorstellen kann, erklärt Christiane Albies. Das fängt also an, man nimmt die Platte. Die Platte besteht zu ungefähr gleichen Teilen aus Blei, Zink und Antimon. Und man beginnt damit, dass man sich erstmal das Manuskript daneben legt und schaut, wie viel von diesem Manuskript, jetzt in dem Falle haben wir eine Cellosonate, wie viel passt von dieser Manuskriptseite denn eigentlich am Ende auf die gestochene Platte. Das plant man sich ein, so dass man eine gute Wendestelle hier unten am Ende der Seite hat. Und dann fängt man an und zieht. Ein Prozess, der eine ruhige Hand und Geduld erfordert. Jeder Taktstrich, jeder Notenhals muss einzeln eingeplant und in Platte geritzt oder gehämmert werden. Macht der Notenstecher einen Fehler, muss die Note vorsichtig von der Rückseite wieder herausgeklopft werden. Ein guter Notenstecher schaffte im Schnitt etwa 1,5 Platten pro Tag. Dann wurde zunächst ein sogenannter Grünabdruck hergestellt, ein Negativabdruck des Notenbildes, in dem Lektor oder Komponist ihre Korrekturen eintragen konnten. Wenn dann alle Änderungen in die Platte eingearbeitet waren, konnte ein neuer Negativdruck erstellt werden, diesmal in schwarzer Farbe. Dieser diente dann als Grundlage zum Druck für den Verkauf. Dieser Prozess, der ist zwar heute an seinem Anfang digital, man schlägt keine Platte mehr, sondern man tippt die Notenzeichen, die Taktlinien, die Tempoangaben, die dynamischen Angaben am Computer ein, aber es nimmt dann immer noch den gleichen Weg über die Autorenkorrektur, die Lektorenkorrektur bis hin zur Vorbereitung für den digitalen Druck. Anfang Mai in der Kölner Philharmonie. Im Rahmen des Festivals Acht Brücken wird ein neues Werk der Komponistin Carola Baukolt uraufgeführt. Die druckfrischen Noten auf den Pulten des WDR-Sinfonieorchesters stecken in leuchtgelben Umschlägen. Türmchen Verlag steht unten auf dem Cover. Im Grunde könnte dort auch stehen Selfmade bei Carola Baukolt. Denn die Komponistin publiziert alle ihre Werke im Selbstverlag. Bedeutet, mit der Komposition an sich ist die Arbeit noch nicht getan. Anfertigen von Stimmgruppen und Dirigentenpartitur, das Binden der Noten, Layout, Programmhefttexte bis hin zum Marketing, Das alles muss Carola Baukolt neben ihrer künstlerischen Arbeit auch noch erledigen. Und ich muss sagen, bei diesem Orchesterstück habe ich jetzt laut geflucht. Warum klebe ich jetzt diese Dirigentenpartitur und so weiter? Warum hilft mir niemand? Man merkt Carola Baukolt an, dass ihr die verlegerische Tätigkeit Kraft raubt. Dabei wirkt sie nicht wie jemand, der sich schnell beschwert. Im Gegenteil. Ihr Blick strahlt ebenso froh in die Welt hinaus wie die feuerwehrrote Bluse, die sie trägt. Die Gründung des Thürmchen Verlags im Jahr 1985 war für sie und andere Komponistenkollegen die einzige Möglichkeit, ihre Werke überhaupt einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich habe ja mit meinem Kollegen Kaspar Johannes Walter, als wir jung waren, als wir noch studierten, einen eigenen Verlag gegründet, den Thürmchen Verlag, weil wir keine Chance hatten, von anderen gespielt zu werden. Wir haben auch unser Ensemble gegründet, einfach damit wir in den Bibliotheken da sind. Den Komponisten im Thürmchen Verlag ging es also nie darum, mit dem Druck oder Verkauf von Noten Geld zu verdienen. Es ging darum, als Künstler wahrgenommen zu werden. In dieser Hinsicht hat es der Nachwuchs heute leichter. Nicht nur soziale Netzwerke machen das Selbstmarketing einfacher, es ist auch problemlos möglich, seine Werke für andere zugänglich zu machen. Diese Art der Kommunikation, also wo man Noten herkriegt, die funktioniert heute übers Internet. Und zwar hervorragend. Da bin ich also sehr dankbar, dass die Komponisten, Komponistinnen alle ihre Noten, oder nicht alle, aber viele stellen die einfach ins Netz. Eine Hilfe stellen auch digitale Notensatzprogramme dar. Viele Komponisten tippen ihre Werke heute direkt in den Computer. Das hilft nicht nur dabei, ein einigermaßen übersichtliches Notenbild zu fabrizieren, auch der Kompositionsprozess ist flexibler geworden, sagt Carola Baukolt. Also seit 2010 habe ich meinen Laptop, mit dem ich überall arbeiten kann, weil vorher konnte ich nur zu Hause arbeiten. Es ist so wahnsinnig praktisch. Man kann sofort korrigieren und verwerfen. Also für mich ist es eigentlich gut, weil ich immer so ein kritisches drin habe. Und da kann ich sozusagen leichter mit umgehen. Und mit dem Stift, da muss ich es immer ganz genau wissen. Und dann sitze ich doch und grübel und grübel und grübel und schreibe es nicht auf. Doch das Komponieren am Notensatzprogramm hat auch seine Schattenseiten. In einem Artikel für die Neue Musikzeitung schreibt der Komponist Moritz Eggert über Probleme, die er bei seinen Kompositionsstudierenden beobachtet. Heutige Notenprogramme ermöglichen das Eingeben von Musik auf eine Weise, die es dem User vorgaukelt, alles richtig zu machen. So ist es unmöglich, zu viele Notenwerte in einen Takt zu schreiben, da der Computer ausrechnet, wie viele darin Platz haben. Das heißt aber nicht, dass diese Notenwerte auch die richtige Abfolge haben. Man kann einen simplen Viervierteltakt ohne große Probleme so notieren, dass niemand ihn mehr verstehen kann, aber für den Computer ist er richtig. Während früher spätestens der Notenstecher noch einmal einen kritischen Blick auf die Verständlichkeit eines Werks geworfen hat, sind viele Komponisten heute auf sich gestellt. Carola Baukolt würde sich in ihrem Kompositionsprozess dabei oft ein kritisches Gegenüber wünschen. Auf der anderen Seite fehlt unbedingt ein Partner mit Distanz, weil man ist ja betriebsblind, und der wirklich oder die Sache frisch anguckt und sieht, ups, da ist aber irgendwie was. Das geht gar nicht oder so. Da wäre eben Hilfe unglaublich wichtig. Die Digitalisierung hat also eine zweischneidige Entwicklung angestoßen. Einerseits werden so viele Komponisten verlegt wie nie zuvor. Entweder im Selbstverlag oder unter dem Dach der großen Verlage. Gleichzeitig nimmt die Betreuung der Künstler aus Kostengründen eher ab oder beschränkt sich auf ein paar Auserwählte, die das Glück haben, zu den Exklusivkünstlern eines großen Verlags zu gehören. Einen Vorwurf machen möchte Carola Baukolt den Verlagen aber nicht. Den Verlagen geht es unglaublich schlecht, weil sie haben ja doch festangestellte Leute und sie finanzieren sich normalerweise über gängige Literatur. Und die bricht ein und das kriegt eben die Neue Musik dann auch zu spüren. Thank you. Momentan kämpfen die meisten Verlage noch nicht ums Überleben. Und doch stellt sich die Frage, wie soll es weitergehen? Welche neuen Märkte können den Rückgang im Papiergeschäft auffangen? Es hat eine gewisse Zeit gebraucht, bis die Verlage nicht nur die Bedrohungen, sondern auch die Potenziale der neuen Techniken erkannt haben. Anfang der 2000er war vor allem die Klage groß über Raubkopien im Internet, Gratis-Download-Portale wie IMSLP und einbrechende Märkte. Eigene Ideen, um die Digitalisierung auch produktiv für sich zu nutzen, gab es kaum. Erst im Jahr 2010 wagt der Schott-Verlag mit der Website Nota Fina den ersten Versuch, digitale Noten im Internet zu verkaufen. Die Resonanz ist damals ernüchternd gering. Ob das an der überschaubaren Anzahl an Werken liegt, die zum Download bereitstehen, oder daran, dass es noch nicht genügend Endgeräte im Umlauf gibt, um die Noten auch in digitaler Form zu nutzen, ist schwer zu sagen. Jedenfalls leuchtet es dem Nutzer nicht ein, für teures Geld eine digitale Ausgabe zu kaufen, die er dann noch selbst drucken muss. Da lädt man sich doch lieber Gratisnoten bei IMSLP herunter oder kopiert die Noten in der nächsten Bibliothek. Dennoch stoßen Projekte wie Schott's Nota Fina eine Experimentierphase in der Branche an. Schon bald entstehen erste Noten-Apps fürs Tablet. Neben dem Schott-Verlag versucht sich auch Bärenreiter als einer der ersten Verlage in diesem Bereich. Geschäftsführer Clemens Scheuch erinnert sich an diese Zeit. Ausgangspunkt war, dass wir natürlich gesehen haben, was im ganzen Musikbereich geschieht. Auch besorgt waren durch die Entwicklung, die auf einmal durch IMSLP im Markt eingesetzt hat. Und wir haben für uns überlegt, was wäre ein sinnvoller, aber auch überschaubarer Bereich, um dort die ersten Schritte zu machen. Denn uns war von Anfang an klar, das wird viel Zeit kosten, das wird auch Geld kosten. Eigentlich sind wir von Anfang an davon ausgegangen, das Geld kriegen wir nicht wieder rein. Die Befürchtungen sollten sich bewahrheiten. Weder die Bärenreiter StudyScore App noch das vergleichbare Produkt von Schott Music, die Eulenberg Bluescore App, haben sich durchgesetzt. Die ersten Noten-Apps nutzten die Potenziale des neuen Mediums zu wenig. In ihrer Optik und Handhabung erinnerten sie eher an konventionelle PDF-Reader. Einen ersten Erfolg kann der Karus Verlag verbuchen. Seine Core-App Karus Music bietet eine Play-Along-Funktion zu den Noten. In verschiedenen Geschwindigkeiten lässt sich eine Musikaufnahme abspielen, während ein farbiger Balken den Verlauf im Notentext markiert. 2016 folgt die Henle Library als App des Henle Verlags aus München. Für dessen Urtextausgaben bietet die App ein mediengerechtes Umfeld. Per Klick auf Markierungen im Notentext erscheinen kritische Kommentare aus dem Editionsbericht. Es gibt Features wie eine Tonaufnahme und ein Mikrofon, sogar Fingersätze von Profimusikern lassen sich ein- und ausblenden. Noch weiter geht der Leipziger Musikverlag Edition Peters. Ende 2016 bringt er gemeinsam mit einem Londoner Startup Tido heraus. Erstmals gibt es neben vielfältigen Features im Notentext auch multimedial aufbereitetes Zusatzmaterial. Die Idee ist es, sich einem Werk aus verschiedenen Perspektiven zu nähern. So gibt es etwa von Claude Debussys Claire de Lune neben den Noten auch Hintergrundtexte mit Bildern, eine Audioaufnahme und einen Videomeisterkurs, in dem Pianist Roy Howard Tipps zu Technik und Interpretation gibt. It's quite typical for Debussy to hold off making it absolutely clear what a key is in a piece. He starts this one in D flat, but in first inversion. And then immediately subverts it. So, then it descends. And only in bar 9 does he make it completely clear, yes, we are in D flat major for this piece. Thank you. Eine weitere Besonderheit von Tido ist es, dass die App nicht beschränkt ist auf Noten vom Edition Peters Verlag. Im Januar 2018 tritt mit dem Bärenreiter Verlag der erste deutsche Partner dazu und bietet eigene Klavierausgaben bei Tido an. Bärenreiter-Geschäftsführer Clemens Scheuch erklärt, warum. Die Vision von den Tido-Gründern ist eigentlich auch dort, eine Plattform zu schaffen, die für Musikinteressierte, egal auf welchem Niveau sie sich befinden, Neuigkeiten, interessante Informationen liefern kann. Also neben dem Notentext, neben den Einspielungen, neben den sehr guten Videos der Meisterkurse, weitere Literatur anzubieten, das Ganze miteinander zu verknüpfen, dass man vielleicht dann auch irgendwann in der Lage ist, verschiedene Einspielungen eines Werkes mit einem Notentext kombiniert sich anzeigen zu können, einfach dort eine Anlaufstelle zu schaffen, die einen Einstieg in diese spannende Welt der Musik mit dem Ganzen drumherum liefern kann. Auch andere große Verlage sollen bereits mit den Tido-Gesellschaftern im Gespräch sein. Kooperationen lohnen sich für die Verlage nicht nur finanziell. Auch das technische Know-how, das für die Entwicklung und Pflege einer guten App benötigt wird, müssen sie so nicht aus den eigenen Reihen stemmen. Clemens Scheuch ergänzt noch einen weiteren Aspekt. Und auf der anderen Seite steht natürlich auch die Frage, was will der Kunde? Will der Kunde wirklich eine einzelne App für jeden Verlag, wo er sich immer nur in den Grenzen des Verlagskatalogs bewegen kann? Oder will er viele Kataloge der Verlage vereint und das noch kombiniert mit den Katalogen der Tonträgerindustrie, vielleicht noch mit Literatur über Musik mit dazu? Kombinationsmöglichkeiten sind da unbegrenzt, ja. Und doch bleibt fraglich, inwiefern die neuen Medien auch neue Einnahmen generieren. Die Umsätze bei Tido steigen zwar, mit ihnen aber auch die Summe notwendiger Investitionen. Zur Entwicklung und Pflege der technischen Infrastruktur ebenso wie zur fortlaufenden Erweiterung des Katalogs. Zahlen nennen möchte Tido auch auf Nachfrage nicht. Selbst wenn die App schon Gewinne erwirtschaften sollte, ist allerdings unwahrscheinlich, dass die Einnahmen eine vergleichbare Größe darstellen zum Verkauf oder Verleih gedruckter Noten. Zumindest mittelfristig werden die Verlage also noch auf die Umsätze im Papiergeschäft angewiesen bleiben. Und dass die tendenziell eher rückläufig sind, hat nicht zuletzt etwas mit der Krise des Musikalienhandels zu tun. Clemens Scheuch sieht die jüngsten Entwicklungen mit Sorge. Generell muss man für den deutschsprachigen Raum sagen, hat sich die Dichte an Fachhändlern, an Musikalienhändlern in den letzten Jahren sehr schlecht entwickelt. Es gibt ja mittlerweile viele große Städte, wo man feststellen muss, es gibt eigentlich gar keinen wirklichen Vollsortimenter mehr. Das ist eine traurige Entwicklung auf der einen Seite, weil wir schon den Musikalienhandel als Partner vor Ort betrachtet haben und es auch weiterhin tun und auch nicht müde werden, aktive Musikalienhändler dort zu unterstützen. Es kommt aber natürlich auch die Änderung des Einkaufsverhaltens bei vielen Kunden mit dazu, die alles schnell haben wollen, am liebsten noch alles portofrei. Da landen viele dann bei Amazon. Von daher ist es eigentlich für uns vertrieblich eine der großen Herausforderungen, Amazon-Kunden wieder zurückzugewinnen. Auf unsere eigene Homepage oder in den Handel zurück. Aber da muss man sagen, das ist fast unmöglich eigentlich. Ein weiträumiger Verkaufsladen in der Kölner Innenstadt. An den Wänden Gitarren und allerlei Blasinstrumente. Eine große Auswahl an CDs, daneben E-Gitarrenverstärker, Klaviere und jede Menge Noten. Knapp 850 Meter Luftlinie vom Kölner Dom entfernt, in der Zeughausstraße 24, ist das Musikhaus Tonger zu Hause. Ein Musikalienhandel mit Tradition. Fast 200 Jahre ist es her, seit Augustin Josef Tonger im Juni 1822 seine Noten- und Buchhandlung gründete. Das Geschäft wird heute von Thomas Giel geleitet, ein gebürtiger Kölner, der mit dem Musikhaus schon seit seiner Jugend eine Liebe pflegt. Ja, ich meine, das war immer so ein bisschen ein magischer Ort. Wenn man durch die Noten gestöbert hat, hat man quasi immer ein Stück Musik mit nach Hause genommen. So richtig, das war im Kopf, in der Seele, im Bauch mit drin. Das war wirklich ein tolles Gefühl. Es war also nicht ein einfaches bedrucktes Blatt Papier, sondern es war viel mehr dahinter. Man hat ein Stück Gefühl gekauft und das macht man eigentlich heute immer noch mit Noten. Vor 4 Jahren wäre es mit dem Musikhaus Tonger beinahe aus gewesen. Wie bei so vielen anderen Musikalienhändlern waren die Einnahmen auch hier zu gering, um die laufenden Kosten zu decken. Im Sommer 2014 musste das Haus Insolvenz anmelden. Der Grund? Immer mehr Kunden kauften ihre Waren im Internet. In den Laden kamen sie nur noch, um zu gucken. Und einen eigenen Online-Shop hatte das Musikhaus nicht. Noch nicht. Zu der Zeit war ich freiberuflicher Berater und habe gedacht, IT, E-Commerce, das ist genau das Feld, was Tonga fehlt. Habe meine kostenlose Hilfe angeboten und so ist es halt im Laufe der Zeit immer näher und näher zusammengerückt, sodass wir irgendwann zusammengekommen sind. Ich habe gesagt, gut, ich gehe den Schritt, ich übernehme das Musikhaus. Thomas Giel wirkt wie jemand, der die Dinge gerne anpackt. Er hört aufmerksam zu, formuliert seine Sicht der Dinge aber auch sehr bestimmt. Vielleicht hat ihm diese Mischung bei der Sanierung des Musikhauses geholfen. Analyse einerseits, ein klares Ziel andererseits. Mit dem Online-Auftritt versucht Giel, die Stärken des Musikhauses in die digitale Welt zu übertragen. Dazu gehört einerseits ein gut sortiertes, übersichtliches Sortiment, andererseits aber auch das Angebot zur individuellen Beratung. Nach einigen Startschwierigkeiten läuft das Online-Geschäft mittlerweile erfreulich gut. Im Dezember 2017 sind die Einnahmen erstmals höher als im Kölner Ladenlokal. Thomas Giel ist nicht der einzige Musikhändler, der versucht, durch einen eigenen Online-Handel wieder auf die Beine zu kommen. Der Preiskampf gegen Marktriesen wie Amazon ist allerdings hart. Das wissen auch die Notenverlage. Ihnen ist bewusst, die Monopolisierung des Onlinehandels könnte mittelfristig ein Problem für sie werden. Schon jetzt ist die Übermacht Einzelner spürbar. Eine Zusammenarbeit mit Amazon wird daher durchaus kritisch betrachtet. Und doch sind fast alle Verlage bei Amazon vertreten. Es geht nicht anders, behauptet Christiane Albies vom Schott Verlag. Auf der anderen Seite kann sich aber auch keiner leisten, nicht bei Amazon dabei zu sein, weil das nun mal für alle Menschen heute die Eintrittskarte in das Einkaufen im Internet ist. Das ist nun mal die erste Adresse, wo die meisten Menschen schauen. Die Kunden entscheiden, wo sie im Internet einkaufen, nicht die Verlage. So lautet die Rechtfertigung. Und doch trifft die Verlage zumindest eine Mitschuld an der misslichen Lage der kleinen Händler. Denn nicht nur die schiere Größe von Amazon ist ein Problem, sondern auch die Sonderkonditionen, die der Konzern aufgrund seiner Marktmacht von den Verlagen bekommt. Thomas Giel vom Musikhaus Tonga kritisiert diese Sonderbehandlung. Wir wissen aber, da wir ja selber auch Noten auflegen und die Angebote, die von Amazon kommen, wissen wir, dass die Einkaufspreise dort deutlich geringer sind. Das ist für uns natürlich ein enormer Wettbewerbsnachteil, den wir haben. Und da sehe ich auch ein bisschen die Verlage in der Pflicht, die Preise entsprechend auch für die kleineren Musikalienhändler oder für die mittelständischen Unternehmen wie uns ein bisschen besser anzupassen. Selbst ein vergleichsweise großer Händler wie das Musikhaus Tonga kann umsatztechnisch nicht mit Amazon mithalten. Dennoch bietet sein Haus, wie viele andere Fachhändler, eine Qualität, die den Verlagen etwas wert ist. Denn die Beratung eines guten Musikalienhändlers stützt sich nicht nur auf Algorithmen und Verkaufszahlen. Der persönliche Kontakt im Beratungsgespräch liefert ein wichtiges Feedback über Bedürfnisse und Potenziale des Marktes. Im Onlineshop von Tonga gibt es auch digitale Noten zum Download. Im Vergleich zum gedruckten Repertoire ist die Auswahl hier aber begrenzt. Fragt man die Verlage nach dem Umsatz mit digitalen Noten, wird oft die Zahlungsbereitschaft der Kunden bemängelt. Das erlebt Thomas Giel ganz anders. Fast monatlich kann sein Musikhaus die Umsätze in diesem Bereich verdoppeln. Und das Interesse nimmt stetig zu. Die Nachfrage ist definitiv da. Die wäre auch da nach den etablierten Notentiteln. Das Problem ist, die Downloads, die es im Augenblick von den Verlagen gibt, sind viel zu fragmentiert. Niemand, der ein Beethoven-Stück sucht oder sich gerne ein gewisses Arrangement aussuchen möchte, möchte sämtliche Verlage abklappern. Er möchte es zentral irgendwo sehen, er möchte es zentral irgendwo vergleichen können. Und dafür ist natürlich der Notenhandel, und wir sind ja einer der größten Notenhändler in Europa, der prädestinierte Punkt. Nur das haben die Verlage noch nicht auf die Straße gekriegt. Dass Musiker wie Pianist Igor Levit oder das Artemis-Quartett mit iPad statt Notenheft auf der Bühne stehen, ist mittlerweile keine Ausnahme mehr. Für den Solo- und Kammermusikbereich scheinen sich digitale Noten also langsam zu etablieren. Würde es alle Noten in digitalisierter Form über den Notenhandel zum Verkauf geben, dürften wohl auch die Umsätze der Verlage steigen. Etwas komplizierter ist die Lage in der Orchesterlandschaft. Bislang spielt kein professionelles Orchester von Notentablets. Die Skepsis vor unzuverlässiger Technik ist groß. Probenpläne sind eng gestrickt, niemand will aufgehalten werden, weil ein Gerät nicht funktioniert. Und doch wird gerade bei den großen Orchestern der Ruf nach digitalen Produkten lauter. Das meiste Notenmaterial wird hier nicht gekauft, sondern geliehen. Das ergibt einen ziemlichen Aufwand. Thomas Giel. Da ist die Nachfrage sogar sehr, sehr, sehr hoch, weil gerade Notenwarte in den jeweiligen Orchestern doch mit enormen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, Kauf- oder Leihmaterial zu sortieren, rückzusenden, mit uns abzusprechen, was gebraucht wird, welche Stimmen nachgeordert werden wollen. Und da ist natürlich eine enorme Möglichkeit, digital da das entsprechend abzuwickeln. Auch für die Verlage bedeutet das sogenannte Leihgeschäft einen Aufwand. Sie müssen nicht nur innerhalb kürzester Zeit auf ihre Lagerbestände zugreifen können, das Leihmaterial muss auch entsprechend gepflegt werden. Mal kommen Noten unvollständig zurück, mal sind sie voller Eintragungen, die wieder herausradiert werden müssen. Von den Portokosten für den ständigen Versand der Noten einmal ganz zu schweigen. Es wäre schon eine große Erleichterung für alle Beteiligten, wenn zumindest das Ansichtsmaterial für die jeweiligen Stimmgruppen digital verschickt werden könnte. Denn die Praxis sieht oft so aus. Der Verlag schickt einen Notensatz an den Notenwart eines Orchesters. Der muss die Einzelstimmen dann weiterverteilen an die Musiker, die aber irgendwo in der Welt unterwegs sind. Die Musiker brauchen ihre Noten aber schnell, um sich auf anstehende Konzerte vorzubereiten. Also scannt der Notenwart die Stimmen ein, schickt sie per E-Mail an die Musiker, die sie sich wiederum ausdrucken oder aufs private Tablet laden. Ein Irrsinn. Zumindest bei Notenausgaben, denen ein digitaler Notensatz zugrunde liegt, wäre es dabei ein leichtes für die Verlage, ein entsprechendes PDF zu versenden. Hier ist die Angst vor Datenmissbrauch allerdings groß. Was, wenn die digitalen Produkte in die falschen Hände geraten? Die Erfahrungen aus der Film- und Musikbranche zeigen, kursieren digitale Inhalte erstmal im Netz, wird es schwierig, sie wieder einzufangen. Der Musikverlag Busi & Hawkes hat aus diesem Grund gemeinsam mit der Softwarefirma EGK das Programm DIMUSCO entwickelt. Auf der diesjährigen Musikmesse in Frankfurt wurde es erstmals vorgestellt. Ein Programm, mit dem Verlage verschlüsselt und sicher Ansichtsmaterial verschicken können. Außerdem können Musiker darin digitale Eintragungen vornehmen und im eigenen Profil speichern. Warum ein solcher Schritt von Seiten der Verlage so spät kommt, ist für Georg Köster von der Firma EGK ein klarer Fall. Die Antwort ist ganz einfach, weil die Endgeräte fehlen. Das meiste Material liegt nicht in rein digitaler Form vor, also wenn es mit dem Notensatzprogramm erstellt wurde, das sind nur die neueren Werke, sondern das meiste Material liegt ja als Bildmaterial vor. Und dieses Bild hat eine Größe von mindestens A4. Wenn Sie einen Fullscore sich anschauen, brauchen Sie mindestens A3, um die Sachen darzustellen. Ja? Also versuchen Sie mal A3-Format auf einem 12-Zoll-Tablet zu schauen. Sie sehen nichts drauf. Um auch große Orchesterpartituren auf dem Tablet lesen zu können, müssten also auch größere Displays her. Auf dem Markt gibt es bereits einige Anbieter für solche speziellen Notentablets. Nur ist die Technik noch kaum erprobt und damit fehleranfällig. Dieses Risiko möchten die Orchester nicht eingehen, zumal die Geräte momentan noch ziemlich teuer sind. Christiane Albies vom Schott Verlag sieht daher die Gerätehersteller in der Pflicht. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie ein 100-köpfiges Orchester mit Geräten versorgen wollen, dann müssen Sie eine enorme Investition tätigen. Aus der Praxis wissen wir, die Musiker brauchen ja nicht nur eins im Orchester. Saal, sondern sie brauchen ja auch ein Gerät zu Hause zum Üben. Das muss das Orchester stellen, das muss der Arbeitgeber stellen. Wenn es ein digitaler Notenständer sein wird, dann wird der Moment dann gekommen sein, wenn ein Technikanbieter in den Markt eintritt, der das Endgerät so billig anbietet, dass es für alle Orchester auch tatsächlich anschaffbar ist. Thomas Giel vom Musikhaus Tonger ist seit über 2 Jahren an der Entwicklung eines solchen Notenreaders beteiligt. Im Gegensatz zu Christiane Albies sieht er den Handlungsbedarf aber eher auf Seiten der Verlage. Zunächst einmal müssten die ihre Kataloge digitalisieren und in vernünftiger Form zur Verfügung stellen. Erst dann könne sich ein Gerät auf dem Markt etablieren. Das Projekt Notenreader liegt bei ihm momentan auf Eis. Solange es die Inhalte nicht gibt, macht es für uns keinen Sinn, eine entsprechende Hardware auf den Markt zu kriegen. Wir haben im Prinzip eine Hardware am Markt, die ein A4 großes E-Paper darstellt, das heißt sehr akkusparend, gut zu lesen. entsprechend mit Notenblattwänder etc. etc. Wir warten letztendlich jetzt nur auf die Inhalte, um diesen Notenreader erstmal für Orchester oder größere Ensembles, aber dann auch für die breite Öffentlichkeit in den Markt zu bringen. Es ist ein klassisches Henne-Ei-Problem. Ohne entsprechende Endgeräte haben die Verlage Hemmungen, in digitale Projekte zu investieren, und so liegt momentan nur ein Bruchteil ihres Katalogs in einer tablet-kompatiblen Form vor. Ohne entsprechende Inhalte für Notenreader entsteht aber auch kein Markt und die Geräte bleiben entsprechend teuer. Man hat den Eindruck, als würden die Akteure ihren eigenen Visionen nicht so recht trauen. Zwar sind sich alle einig, digitale Noten haben eine Zukunft. Und doch gibt es Hemmungen, Risiken einzugehen, um diese Zukunft auch Wirklichkeit werden zu lassen. Eine Noten-App wie Tido zeigt dabei, wenn technisches Know-how auf musikalisches und verlegerisches Wissen trifft, können Produkte entstehen, die Bestand haben. Vor allem, wenn nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern gemeinsam an der Umsetzung gefeilt wird. So hart der Konkurrenzkampf im Papiergeschäft auch sein mag, im Digitalen müssen sich Verleger und Händler als Gleichgesinnte erkennen. Die Branche muss aufpassen, dass sie nicht in dieselbe Falle tappt wie die Tonträgerindustrie. Hier wurde es versäumt, digitale Marktstrukturen zu etablieren, die sowohl die Interessen von Labels und Musikalienhändlern wahren, als auch dem Kunden entgegenkommen. Stattdessen haben Dritte das Geschäft übernommen. Musikdownload und Streaming laufen über große Unternehmen wie Spotify, Amazon und Apple. Alte Tonträgerfachgeschäfte sterben aus, die Labels sind in Abhängigkeit geraten. Wenn Notenverlage und Musikalienhändler nicht in dieselbe Situation kommen wollen, müssen sie jetzt zusammenrücken und handeln. Und dafür sorgen, dass jahrhundertealte Unternehmen wie der Schott Verlag auch im 21. Jahrhundert Markenzeichen für Fachkompetenz, Qualität und Innovationsfreude bleiben. Verleger Franz Schott hat vor gut 150 Jahren schließlich auch etwas riskiert, als er Richard Wagners monströse Werke verlegte. Er war eben von der Qualität seines Inhalts überzeugt. Das war Tablet oder Taschenpartitur. Noten im 21. Jahrhundert. Eine Sendung von Thilo Braun.